بسم الله الرحمن الرحيم. دعوت ورزاق بارك الله فيكم. اليوم معهم أيضا الاقتصاد في الاعتقاد. الاقتصاد في الاعتقاد فن أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي يار زيكس هندت شتوربن إزاكت. وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره. دي جروسن إمام هندر دي جندس بدي علماء هابن كونزنس هابن أين الكونزنس بس من أن القدر جلاوبن مس وده القدر بشتيتجن مس إن جوتن ون شليفتن إن بيترن und angenehmen, wenig oder viel. Nicht passiert, außer mit dem Beschluss Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Willen. Und es passiert nicht vom Guten oder von Schlechten, außer mit seiner Entscheidung. Er hat, wen er will, erschaffen für das Gute. Und er hat auch, wen er will, erschaffen für das Boshafte. Das wird, wenn die Person ins Paradies kommt, dann ist das eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn eine Person in die Hölle geht, dann ist das Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Der Qadar ist Geheimnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist Wissen, was die Geschöpfe nicht kennen. Allah wird nicht gefragt, was er tut, sondern sie werden gefragt, was sie tun. Es gibt zwei Gruppen. Eine Gruppe kommt ins Paradies, eine Gruppe geht in die Hölle. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala gewusst, bevor er alles erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Und hier, barakallahu fikum, kommen wir zu diesem Thema, was sehr wichtig ist, und zwar Al-Qadr. Erstmal Al-Qadr ist das Geheimnis Allah subhanahu wa ta'ala in seine Geschöpfe. Und das ist das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala bezüglich was war und was geschieht und was geschehen wird und was noch nicht geschehen würde, wenn das geschieht, wie wird das geschehen. Also wenn etwas überhaupt nicht da wäre, wenn das da wird, wie das da sein wird und wie alles damit zu tun ist, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadr kann man in zwei, sozusagen, man kann das verstehen in zwei Seiten. Eine Seite ist die Handlung Allah subhanahu wa ta'ala. Und die andere ist, was Allah subhanahu wa ta'ala beschlossen hat oder bestimmt hat. Bestimmung und Handlung. Handlung Allah subhanahu wa ta'ala ist Taqdir und Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Qadr. Dass man an Al-Qadr glaubt oder dass man Al-Qadr bestätigt, ist von Tawhid al-Rububiyya, ist von Gottheit, sozusagen Teil der Gottheit, die Bestätigung Gottheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich, das hat auch mit den Namen und Attributen Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Und die Leute bezüglich Al-Qadr sind drei Gruppen. Leute bezüglich Al-Qadr sind drei Gruppen. Die erste Gruppe, die sind Al-Jabriya. Al-Jabriya. Al-Jabriya, das sind Leute, die gesagt haben, der Mensch hat nicht zu entscheiden und er hat keine Wahl. Der Mensch ist nur da oder dafür da, damit er das macht, was Allah will. Aber der Mensch selber hat gar nicht. Aber im Koran und Sunna ist total was anderes. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Einige von euch wollen die Dunya, das diesseits, einige das jenseits. Surat Ali Imran, die 152 ist es. Surat Ali Imran, die 152. Und Allah sagt, لمن شاء منكم أن يستقيم. Das ist Surat At-Takwir. Die Ayah 28. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَلْيَكْفُرْ Sura Al-Kahf zum Beispiel. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen einen Willen bestätigt. Wenn du willst, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, فَتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ. Also ihr müsst Allah subhanahu wa ta'ala so fürchten, so viel ihr könnt, nicht wollt, könnt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ja den Menschen Können gegeben und er hat ihm auch Willen gegeben. Der Mensch hat beides und er hat die Wahl. Deshalb diese Leute, die Al-Jabriya, die sind falsch, weil sie sowas behauptet haben. Die zweite Gruppe, die nennt man Al-Qadariya. Al-Qadariya. Diese Gruppe, die haben gesagt, alles was passiert, ist nur Wahl des Menschen. Und Allah weiß davon nicht, außer wenn das geschieht. Das würde sie haben, das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala verneint. Beide Gruppen sind falsch. Warum? Die erste Gruppe, wenn sie sagen, der Mensch ist gezwungen für alles, was er macht, dann wo bleibt die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala? Erstens. Zweitens, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah, tut Unrecht. Wie tut Unrecht? Weil Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen erschaffen hat und er hat ihn gezwungen, Schlechtes zu machen und dann bringt Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in die Höhe. Das ist ungerecht. Das geht überhaupt nicht. Das ist Verneinung für die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Bestätigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billah möge Allah uns bewahren. Das darf man nicht sagen, als ob Allah subhanahu wa ta'ala unrecht wäre. Und dass Allah einen Menschen erschaffen hat, was dieser Mensch überhaupt nicht wirkt, sondern oder was dieser Mensch überhaupt keine Wahl hat. Er ist wie Reporter. Die anderen Al-Qadariyya, man kann ihnen sagen, okay, hat Allah gewusst, was der Mensch macht oder nicht? Wenn die sagen nein, das wird Allah subhanahu wa ta'ala kein Wissen. Und so verleugnen sie dann Koran. Wenn Sie sagen, ja, Allah hat das gewusst, dann bestätigen Sie Al-Qadr. Dann wieso verneinen Sie Al-Qadr? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam natürlich hat uns darüber erzählt, dass das viele Gruppen, dass die Muslime sich spalten werden. Auch wenn man sachlich mit ihnen diskutiert, verstandmäßig mit diesen Gruppen, da kann man sie natürlich widerlegen. Und das ist sehr leicht. Man stellt ihnen erstmal die Frage, ist ein Opfer wie ein Täter? Die sagen natürlich nicht, ein Opfer ist nicht wie ein Täter. Ist ein Sünder wie ein Gläubiger? Sagen natürlich auch nicht. Aber wenn sie behaupten, dass Allah den Menschen gezwungen hat für seine Taten, dann sind sie gleich. Und deshalb hörst du heute manche Leute, wenn die Sünden begehen, du sagst ihm, du machst eine Sünde, der sagt, so hat Allah gewollt. Du sagst ihm, was meinst du, so hat Allah gewollt? Ich sage, ja, Allah hat das so gemacht. Also, der sagt, Allah hat ihn gezwungen, Sünde zu machen. A'udhu billah, möge Allah bewahren. Allah wird niemals von jemandem verlangen, Sünde zu bieten, weil Allah die Sünden verboten hat. Dann das zweite, Beweis, so verstandmäßig. Wenn du jetzt nach unten gehen willst, wir sind jetzt im ersten Geschoss. Wenn du nach unten gehen willst, wirst du die Treppe benutzen oder wirst du hier springen? Du sagst ja, wenn ich springe, dann werde ich vielleicht sterben dadurch. Okay, dann wie machst du das? Wie willst du das machen? Sag ja, ich nehme die Treppe. Hast du Wille oder nicht? Du hast selber gesagt, ich will die Treppe benutzen. Dann die anderen sagt man, wenn Allah nicht gewusst hätte, was er erschaffen hat, dann ist er kein Schöpfer mehr. Weil wenn ich dir sage, diese Lampe hat eine Firma XY hergestellt. Du gehst zu Firma XY, du sagst ihnen, ja, bei Temperatur von so viel oder bei so und so. Und was ist dieses, was passiert mit dieser Lampe? Die sagen, wir wissen nicht. Wie viel Strom kann das aushalten? Wir wissen nicht. Welches Material habt ihr benutzt für diese Lampe? Sagen, wir wissen auch nicht. Willst du glauben, dass diese Leute diese Lampe hergestellt haben? Du sagst natürlich nicht. Und wenn Allah nicht weiß, was seine Diener machen werden, was seine Geschöpfe machen werden, dann ist er kein Gott mehr. Und das ist leicht. Allah hat alles gewusst, weil er das im Koran sagt, aber er hat uns nicht gezwungen. Und das ist hier der Haken bei manchen Leuten. Die verstehen das nicht. Schaut mal, barakallahu fikum, als Erklärung erstmal. Es gibt bestimmte Ereignisse oder bestimmte Sachen in deinem Leben, die gezwungen sind. Deshalb wird Allah subhanahu dich am letzten Tag danach nicht mehr fragen. Nicht fragen danach. Zum Beispiel, du hast grüne Augen, blaue Augen. Allah fragt dich nicht danach. Du bist 1,70 Meter groß, 1,80 Meter groß. Allah fragt dich nicht. Dein Vater heißt Mohammed und deine Mutter heißt Fatima. Allah wird dich nicht fragen. Deshalb bei diesen Sachen, du bist gezwungen und es gibt keine Befragung. Aber bei anderen Sachen, willst du beten oder willst du nicht? Willst du fasten oder willst du nicht? Machst du Sünden oder nicht? Du hast die Wahl. Hier wird Allah subhanahu wa ta'ala dich fragen. Und wenn man das verstanden hat, dann haben wir Alhamdulillah Al-Qadr verstanden. Das ist sehr leicht. Das ist sehr leicht. Und hier, barakallahu fikum, müssen wir auch etwas unterscheiden zwischen Al-Mashi'a und Al-Irada. Das bedeutet, der Wille Allah subhanahu wa ta'ala, beide heißen Wille auf Deutsch, das ist das Problem. Wie könnte man Al-Mashi'a und Irada trennen auf Deutsch? Das ist sehr schwer. Aber ich versuche euch das zu erklären, wie das bedeutet. Al-Mashi'a, das ist die Macht Allah subhanahu wa ta'ala, die unbedingt passieren wird. Und das ist über alles. Al-Irada, es ist, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will. Aber dieser Wille, was Allah subhanahu wa ta'ala hat, der will das von uns, es kann sein und es kann nicht. Allah will, dass wir ihn anbeten, aber es gibt Leute, die ihn anbeten und andere, die ihn nicht anbeten. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon beschlossen hat, zum Beispiel, dass du 60 Jahre alt wirst, dann ist er 60 Jahre alt, keine Sekunde mehr, keine Sekunde weniger. Und das hat mit dem Thema Liebe nicht mehr zu tun. Damit man Al-Qadr versteht, dann sage ich euch etwas, was ihr verinnerlichen könnt oder sozusagen vergleichen könnt, damit ihr das versteht, was Al-Qadr ist. Zum Beispiel, du sitzt in einem Unterricht und du hörst den Unterricht einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und du weißt, was der Lehrer sagt. Dann kommt ein Neuer. Und der sitzt neben dir. Und dann erzählst du ihm, dass ihm der Lehrer sagt jetzt so. Und der meint das so. Der Neulinge, der guckt dich immer an, der sagt, wie hast du das gewusst? Wie kannst du das wissen? Ja, weil du das weißt, was der Lehrer sagt, weil du das schon gehört hast. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen. Und er weiß, was er erschaffen hat. Also er weiß auch, was wir tun. Deshalb ist es automatisch, dass er alles bewusst hat und weiß. Und wenn wir etwas tun, dann ist das so, wie er das weiß. Und das ist die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und da gibt es hier zwei Bestimmungen, oder nicht Qadar jetzt, da gibt es zwei Arten von Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Bestimmung, die ist, man nennt das kosmisch. Das wird etwas unbedingt passieren wird. Und eine, da nennt man religiös. Was passieren kann oder nicht. Und beide sind hier mit der Liebe verbunden auch. Das bedeutet, Allah liebt von uns, dass wir ihn anbeten. Aber dies ist religiös. Es kann sein, dass Leute Allah anbeten und es kann sein, dass Leute Allah nicht anbeten. Und dies kann passieren und kann nicht. Das wird Allah liebt das und das kann passieren oder nicht. Die andere Bestimmung, die kosmische, die ist unbedingt zu geschehen. Also das wird geschehen, unbedingt. Und Allah kann das lieben oder nicht. Da sagt man, es gibt eine Bestimmung, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Ja. Ja, es gibt. Zum Beispiel, dass Leute Verbrechen verüben. Dass jemand schlecht sind oder dass Leute schlecht sind. Allah liebt das nicht, dass man Verbrechen macht. Aber da sagt man, wieso lässt Allah das zu? Ja, erstmal, du fragst Allah nicht, wieso. Aber zu erklären auch ist leicht. Das geht nicht um Verbrechen an sich selbst, sondern das geht um die Wirkung dieser Handlung. Wie zum Beispiel, du gehst zum Arzt und du sagst dem Arzt, ich bin krank. Der Arzt sagt dir, du wirst eine Spritze bekommen. Aber das wird so wehtun. So wehtun, diese Spritze. Eine Stunde lang, du wirst schreien. Aber danach bist du gesund und erleichtert. Wirst du die Spritze nehmen oder nicht? Hä? Nehmen oder nicht? Nehmen. Lieb liebst du hier? Die Spritze oder Gesundheit? Aber du hast Schmerzen. Allah subhanahu wa ta'ala lässt zu, dass etwas passiert, was nicht gut für mich oder für dich ist. Aber die Wirkung dieses Geschehens, wenn du Geduld zeigst, ist besser für dich und du weißt nicht, wie das gut für dich ist, wenn das mit dir passiert. Das ist genauso, wenn du krank bist, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht dir deine Sünden. Du wirst krank, du kannst dich nicht mehr bewegen. Und du bleibst zu Hause, aber du hast einen Flugtermin. Du hast einen Flugtermin, ne? Ach, das ist vorbei und sowas. Dann abends hörst du die Maschine Nummer so und so, stürzt er ab und alle Insassen sind gestorben. Oh, Alhamdulillah, dass ich krank war, ich habe die Maschine nicht genommen. Weil eigentlich, du solltest in der Maschine sein und du solltest sterben. Aber so ist der Mensch. Wenn ihm was Gutes widerfährt, dann vergisst er Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, sagt er, oh Allah, warum, warum, warum? Deshalb, eine Sache ist wichtig, wir dürfen Allah subhanahu wa ta'ala nicht fragen, warum. Ali radhiyallahu alayhi überlieferte, er sagte, wir waren in einem Janaza, in Al-Baqir. Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zu uns, und er saß und wir saßen um ihn. Und er hat so einen Stab, Stock gehabt. Und er hat angefangen, mit diesem Stock sozusagen die Erde zu berühren. Khalas? Oder bitte, Shabab, letach. Ah, khalas. Barakallahu fikum, wir brauchen ein paar Brüder, dass sie unten. Helfen nur zwei, drei. Zwei, drei? Ja, eigentlich wir brauchen dann. Chalas, komm. Omar, komm, Omar, komm, sitz. Schön. Das muss sagen, man schreibt auf Deutsch. Beschlossene Wille. Anatoli, kannst du gehen. Ha? Beschlossene Wille, ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, der hat mit diesem Stock, sallallahu alaihi wa sallam, der hat den Boden so ein bisschen so berührt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, pass auf, das Hadith ist wichtig. Der Prophet sagte, jeder von euch, wurde sein Platz im Paradies schon geschrieben und sein Platz in der Hölle schon geschrieben. Der hat schon seinen Platz in der Hölle oder im Paradies. Dann haben sie gesagt, oh Prophet, warum vertrauen wir nicht auf unser Geschriebenes? Wir brauchen nicht mehr zu wirken, wenn man schon weiß, wenn das schon geschrieben ist, wer im Paradies ist und wer in der Hölle ist. Der Prophet sagte, wirkt, hört in diesem Leben. Und jeder wird das bekommen, was für ihn geschrieben wird. Wer von den Leuten, alles erarbeitet wird von der, wer von den Leuten des Gewinnes ist, dann wird er auch so in dieser Richtung, Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert für ihn in dieser Richtung. Und wer von Ahl al-Shaqawa, wer von den Verlierern sein wird, dann wird er auch unter den Verlierern sein. Dann hat er gelesen, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُ الْيُسْرَى. Das ist Surat al-Layl, derjenige, der gibt und der Allah fürchtet und der bestätigt al-Husna, das Gute, der wird auch in Richtung des Guten recht geleitet. Was bedeutet das? Das wird die Leute auch gesagt. Wenn man weiß, oder wenn das schon geschrieben ist, wer ins Paradies kommt oder wer in die Hölle, dann warum tun wir? Warum wirken wir? Der Prophet sagte, tut erstmal. Und wenn jemand von euch ins Paradies kommen wird, dann wird er ins Paradies kommen. Und wenn jemand in die Hölle, dann wird er in die Hölle kommen. Dann Leute sagen, ja, da brauchen wir nichts zu tun. Das ist falsch. Weil die erste Frage, die gestellt wird, Wenn jemand dir sagt, dann brauchen wir nichts zu tun, du sagst ihm, bist du im Paradies oder in der Hölle? Er sagt dir, ich weiß nicht. Dann sagst du ihm, wie kommt man ins Paradies? Der sagt, indem man Gutes tut. Wie geht man in die Hölle? Indem man Schlechtes tut. Dann sagst du ihm, wenn du das Paradies haben willst, tu Gutes und verlass das Schlechte, dann kommst du ins Paradies. Aber wenn du nicht ins Paradies kommen willst, dann mach von Sünden, was du willst, und dann gehst du in die Hölle. Also, es gibt hier keinen Zwang. Aber Allah muss doch wissen, wer ins Paradies kommt und wer in die Hölle kommt, weil er alles erschaffen hat. Er hat das Paradies erschaffen, er hat die Hölle erschaffen, er hat die Menschen erschaffen, er hat unsere Taten erschaffen, er weiß alles, subhanahu wa ta'ala. Und das andere Hadith, was als Beweis dafür ist, das ist doch das Hadith von Ibn Mas'ud, was wir schon erklärt haben. Jeder von uns ist 40 Tage in Gebärmutter seiner Mutter, Samen, Tropfen, das wird Wasser. Dann 40 Tage Blutklumpen, dann 40 Tage Fleischklumpen, dann kommt der Engel und der haucht die Seele und der schreibt vier Wörter. Sein Vermögen, sein Leben, sein Tat oder Werk im Leben und ob er ins Paradies oder in die Hölle kommt. Das ist auch das Gleiche. Also du sollst wecken und du sollst Gutes tun, wenn du das Paradies haben willst. Wenn du das nicht machst, dann hast du selber verloren. Auch barakallahu fikum Hadith Umar, radiallahu alayhi, dass Jibril alayhi salam zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam gekommen ist und er hat ihm gesagt, man Iman, was ist Iman? Der Prophet sagte, dass du an Allah subhanahu wa ta'ala glaubst, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten und an den letzten Tag und dass du auch an Al-Qadr, Bestimmung Allah, vorher Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, gut und schlechten, glaubst. Wenn du das machst, dann hast du richtig geglaubt. Der Jibril hat gesagt, wenn ich das mache, dann bin ich gläubig. Der hat ihm gesagt, ja, du bist dann gläubig. Es gibt sehr viele Beweise, barakallahu fikum, bezüglich Al-Qadr in diesem Sinne. Und hier erkläre ich euch noch etwas, was wichtig ist. Und zwar, Al-Qadr hat vier Stufen. Al-Qadr hat vier Stufen. Die erste Stufe ist das Wissen. Die erste Stufe ist das Wissen. Die zweite Stufe ist Al-Kitaba. Schreiben. Die dritte ist Al-Mashi'a, Willen. Und die vierte ist Al-Khalq, das bedeutet beschlossen. Al-Ilm, Al-Kitaba, Al-Mashi'a, Al-Khalq. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles gewusst, bevor Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Wir kennen das Hadith, 50.000 Jahre hat Allah subhanahu wa ta'ala, bevor er alles erschaffen hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Schreibfeder befohlen, dass er schreibt. Alles, was geschehen wird. Die zweite Stufe ist Al-Kitaba, Schreiben. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Schreibfeder, nachdem er gewusst hat, hat er Schreibfeder befohlen zu schreiben. Und das wurde alles in der geschützten Tafel oder aufbewahrten Tafel geschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala hat das gewollt. Allah subhanahu wa ta'ala hat das gewollt, dass das geschieht, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat zu schreiben und dass er gewusst hat, subhanahu wa ta'ala. Und am Ende hat Allah subhanahu wa ta'ala das alles beschlossen und bestimmt und das wurde geschehen. Es gibt Geschehnisse, die schon passiert sind und es gibt andere, die in Zukunft kommen. Und deshalb, wir wissen nicht, was nach einer Stunde mit uns passiert. Deshalb sagen die Gelehrten immer, wir kommen von Bestimmung Allah zur Bestimmung Allahs. Du bist immer unter Bestimmung. Und das ist der Glaube, was sehr wichtig für uns ist, barakallahu fikum. Das ist für uns sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Weil das uns das Leben sozusagen erleichtert. Das Leben erleichtert. Wenn du Al-Qadr glaubst, richtig, dann ist dein Leben erleichtert. Erstmal, wenn du an Qadr glaubst, dann bestätigst du Al-Tawhid, richtig. Bestätigst du den richtigen Glauben. Zweitens, du vertraust auf Allah subhanahu wa ta'ala, weil du weißt, alles wurde von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt. Drittens, dein Herz ist dann ruhig, weil du sagst, das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Viertens, du wirst nicht arrogant werden und nicht überheblich, wenn du richtig an Qadr glaubst. Fünftens, du wirst nicht traurig sein, wenn es dir etwas widerfährt, was vielleicht auch nicht schön für dich ist, weil du immer denkst, Allah subhanahu wa ta'ala hat damit etwas verhindert, was schlimmer für mich wäre, oder Allah subhanahu wa ta'ala wollte mich von etwas fernhalten, oder Allah subhanahu wa ta'ala prüft mich in diesem Zusammenhang. Da, wenn man Al-Qadr richtig glaubt, dann wird man auch die Mittel im Leben ausschöpfen, da man ein schönes Leben haben kann. Wichtig ist bezüglich Al-Qadr, und das ist, was manche Leute tun, wenn der Mensch einen Fehler begeht, dann sagt er, so hat Allah gewollt. Allah hat alles gewollt. Aber hat Allah dir gesagt, mach Sünde oder macht Fehler? Mach Fehler? Sagst nein, Allah hat mir sowas nicht gesagt. Deshalb darfst du auch keine Sünden begehen und dann sagen, Allah hat das gewollt. Ein Mann hat geklaut. Und er kam zu Umar, radiallahu alayhi. Umar hat ihm gesagt, du hast geklaut. Der hat gesagt, so hat Allah gewollt. So hat Allah bestimmt. Umar hat gesagt, du wirst auch die Strafe bekommen. Und so hat Allah gewollt. Das ist das Gleiche. Deshalb, das ist barakallahu fikum, abzuraten, dass man immer seine Sünden auf Al-Qadr schiebt. Deshalb die Gelehrten sagen auch, etwas ist wichtig hier. Wenn du etwas noch nicht kennst, was mit dir passiert, dann ist das noch im Bereich von Al-Qadr, weil du das nicht kennst. Wenn das aber geschehen wird, dann sagen sie Al-Qadr. Das wird, das ist schon abgeschlossen. Das wird, weil das mit dir geschieht. Manche Leute, was machen sie? Die warten immer, bis mit ihnen was geschieht, damit sie das auf Al-Qadr schieben. Nein. Du musst alle Vorkehrungen treffen. Du musst die Mittel ausschöpfen in deinem Leben. Und dann vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn dir etwas widerfährt, was für dich nicht gut ist, du darfst die Hoffnung nicht verlieren. Deshalb haben wir eine schöne Regel im Islam. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, für mich als Mann, um ehrlich zu sein, ich bitte Allah darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir starken Iman in bezüglich dieser Area gibt und euch auch. قُلْ لَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ. Uns, mit uns, oder es wird uns das widerfahren, was Allah subhanahu wa ta'ala uns geschrieben hat. Punkt, fertig. Wenn du diese Eier in deinem Leben richtig praktizierst, wie ich schon gesagt habe, Mittel ausschöpfen und alles versuchen, Gutes im Leben zu haben, vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala und sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich niemals verlieren lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals dich im Stich lassen. Der sieht dich und er weiß, was du tust. Musa alayhi salam, als er zu Pharaon gegangen ist, der hat zum Teil Angst gehabt. Pharaon hat Soldaten, der hat alles. Musa geht mit Harun. Zwei. Zu Pharaon und seinen Soldaten und sein Volk. Allah sagte ihm, geh. Und ich sehe dich und ich höre. Und dann als Musa a.s. von Pharaon und von seinen Soldaten verfolgt war, dann hat Musa a.s. keine andere Möglichkeit gehabt, mehr vorne und hinter Pharaon und seine Soldaten. Was soll er tun jetzt? Überlegt euch nur. 50 Leute, die haben Waffen, die wollen dich unbedingt töten. Und die sind alle zu dir und dann, du kommst hier an der Ecke. Du bist hier in der Ecke. Und die 50 sind da. Und die wollen dich alle töten. Gibt es Möglichkeit, dass du gerettet wirst? Theoretisch? Nein. Musa a.s. das Meer vor ihm und Pharaon und Soldaten hinter ihm. Sein Volk haben gesagt, es ist Ende. Die haben uns jetzt. Inna mudrakut. Das ist ein Ausgriff. Musa sagte, a.s. Allah ist mit mir. Der wird mir den Ausweg geben. Dann hat Allah ihm gesagt, schlag mit deinem Stock auf das Wasser. Der hat das so gemacht, dann ist das Wasser rechts und links weggegangen, das Meer spaltete und es gab einen Weg auf einmal. Und der hat das genommen. Wer kann sowas glauben? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der geht von Mekka raus, und der sagt, Suraqa ibn Malik, der sagt ihm, Suraqa, kehre zurück und du wirst die Armreifen von Kisra, vom König der Persen, du wirst von ihm, von Kisra, von Persien, du wirst seine Armreifen bekommen. Und wenn man hier von diesem Ibrahim a.s., die tun ihn im Katapult und die wollen ihn ins Feuer. Und die haben das gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt dem Feuer. Ismail alayhi salam. Sein Vater sagt ihm, Ibrahim alayhi salam, sagt ihm, ich habe geträumt, dass ich dich schlachte. Der sagt ihm, mein Vater, tu, was Allah dir eingegeben hat. Ich werde geduldig sein. Dann beim Schlachten. Subhanallah. Dann kommt die Rettung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das haben wir von Propheten gesprochen. Es gibt auch von Menschen. Von Sahaba radhiyallahu anhum, wie das war mit ihnen. Und wie sie das erlebt haben. Und dann auch mit verschiedenen Menschen. Übrigens, es gibt auch Nicht-Muslime, die manchmal Vertrauen auf Allah haben und die mehr al-Qadr glauben als manche Muslime, ja Allah. Wisst ihr, dieser von Kea. Kea ist koreanisch, ja? Autos, Kia. Kia heißt das? Kia. Auf Deutsch, ja. Kia. Ich dachte, Ikea heißt das auf Deutsch. Oder Ikea heißt das auf Deutsch. Na, mein allgemein Wissen ist ein bisschen gestört. Aber man, dieser Kia? Kia. Dieser Mann hat seinen Betrieb aufgebaut. Dann wurde sein Betrieb bombardiert. Dann hat er nochmal aufgebaut, der wurde nochmal bombardiert. Und dann hat er nochmal aufgebaut und schaut mal jetzt hier, wie das geworden ist. Der ist auch kein Muslim und auch kein Christ. Das ist aber belohnt in Nee, die Sache ist so, das bedeutet, du darfst niemals die Hoffnung verlieren, aber wir hoffen, wir geben schnell auf. Wir geben schnell auf, weil dieser Glaube an Qadr eigentlich sollte uns was anderes geben. Das heißt, jetzt bist du krank, du denkst, ja, das ist schlimm für mich, oder du bist arm, das stimmt für mich. Sei sicher, Allah will mit dir Gutes, dass du arm bist. Oder dass du Probleme hast jetzt. Der will mit dir Gutes. Du verstehst das nicht, du weißt das nicht. Das ist das Gleiche, wenn du mit einem Kind redest. Du sagst ihm, mein Kind, mach das nicht, das ist schlecht für dich. Aber das Kind versteht das nicht. Aber später versteht das Kind, was du ihm sagst. Und das ist barakallahu fikum unser Glaube an Al-Qadr. Natürlich, man kann sehr viel noch über Al-Qadr sprechen, über Al-Taqdir al-Yawmi, das wäre Qadr am Tag, Qadr im Monat, Qadr im Jahr, Qadr im Leben und so weiter. Und man kann sehr viel noch erklären über dieses Thema, aber wir haben ein paar Mal drüber gesprochen und ich denke, wir wollen nicht länger machen, damit wir auch Zeit barakallahu fikum haben, für eure Frage. Somit kommen wir, inshallah, zu Ende des Unterrichtes und zu unserem Seminar auch vom Unterricht her. Leider haben wir 2 Stunden heute Verspätung, aber das war nicht wegen Zeit, sondern wir haben pünktlich angefangen. Aber der erste Unterricht, es gab sehr viele Fragen. Und auch beim zweiten Unterricht gab es sehr viele Fragen. Deshalb haben wir, barakallahu fikum, auch ein bisschen Zeit. So. Das nächste Mal reden wir in Al-Aqidah über Al-Isra und Al-Mi'raj. Die Nachtreise vom Propheten s.a.w. und die Himmelreise, inshallah, wie Aqidah von Ahl Sunnah al-Jama'at bezüglich ist. Übrigens, es bleibt nicht so viel, dass wir auch zu Ende von diesem Buch kommen. Wenn wir dann zu Ende kommen von diesem Buch, dann werden die Teile fangen wir mit neuem Buch an. Und so haben wir, denke ich, in diesem Seminar 3 Bücher über Aqidah durchgenommen. Wir haben verschiedene Bücher zu Ende geführt. Ich weiß nicht, ob wir uns erinnern können an das, was wir früher gelernt haben. Wiederholt ihr die früheren Unterrichte? Oder ist vorbei? Hadith-Lehre? أبدأ بالحمد مصليا على خير نبي أرسل